Bruce Sai heute Nacht hier bei Fazit. Mittwochabend, wir schauen natürlich auf die Filme, die morgen in Deutschland, in den deutschen Kinos starten. Heute Abend mit Anke Lewicke. Schönen guten Abend, Anke. Und wir beginnen mit dem kommerziell zumindest wichtigsten Kinostart morgen. Nämlich die ersten Vorstellungen beginnen jetzt schon in der Nacht. Der neue James Bond, gedreht von Sam Mendes. Skyfall mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Super modern. Geht es da um sensible Daten, die vor den Falschen gerettet werden müssen? Was sind das für Daten? Leider hören wir sie im Moment nicht. Ich glaube, wir haben ein kleines technisches Problem. Das Mikrofon scheint noch nicht so ganz funktionsfähig. Vielleicht nehmen wir einfach das andere Mikrofon. Wir haben ja mehrere hier im Studio. Genau. Jetzt. Wunderbar. Also nochmal die Frage. Vielleicht. Ja, die Frage habe ich noch. Nach den zwar Daten, sind, den sensiblen Daten, die da verloren gehen. Da sind die Namen aller Geheimagenten drauf, die undercover sich in Terroraktionen eingeschlichen haben. Das ist es dann auch schon. Das war's. Und die sollen via WikiLeaks-like, sollen sie dann einfach veröffentlicht werden. Und sie sind in der Hand eines ehemaligen Geheimagenten, der Silver heißt und der von Javier Bardem gespielt wird. Das muss man mehr zur Geschichte sagen? Ja, doch, man kann einiges zur Geschichte sagen, weil eigentlich ist das ja so ein richtiges Psychodrama. Es geht ja um M, die Übermutter für alle Agenten. Und natürlich muss diese Übermutter, die ja so wunderbar von Judi Dench gespielt wird, manchmal auch ihre Söhne verraten, ne, wenn es richtig zur Sache geht. So ist es diesem Silver vor Jahren widerfahren. Deshalb hat er die Seiten gewechselt. Und so ergeht es Daniel Craig 007 auch zu Anfang von Skyfall. Er taucht dann unter, bekommt mit, dass M aber in Schwierigkeiten geraten ist, kehrt deshalb zurück. Und eigentlich geht es dann in dem Film darum, dass diese beiden verstoßenen Söhne um die Gunst ihrer Mutter buhlen, der eine durch Rache, der andere durch Aufmerksamkeit und Gehorsam. Ein Mutter-Sohn-Konflikt mitten genau. Im James-Bond-Film. Ja, aber das passt doch dann auch dazu, dass Sam Mendes Regie geführt hat. Ich muss ja sagen, dass ich am Anfang richtig Schwierigkeiten hatte mit Daniel Craig. Also da bin ich doch sehr konservativ. Für mich muss James Bond eigentlich ein Macho sein, Weltmann, der immer Anzug trägt. Und wenn er eine Keilerei hat, macht er erstmal seine Krawatte wieder gerade. Und dann kam Daniel Craig auf einmal an, trug Polohemden, hat geschwitzt. Man sah seine Muskeln, so ein richtiger Körperarbeiter. Und in Casino Royale, seinem ersten Film, wurde mir dann auch noch erklärt, warum er so ein Zyniker geworden ist. Und so, aber jetzt mit Sam Mendes hat diese angeschlagene Männlichkeit auf einmal eine Kontur bekommen. Und ich finde das wirklich ganz interessant, wie souverän er das meistert, die Gratwanderung von 007 zwischen Männlichkeit und Verletzlichkeit. Also es macht jetzt richtig Spaß. Und die Action-Dramaturgie, hat sie die überzeugt? Die Action ist super, also kann man nicht anders sagen. Und zwar hängt das aber auch damit zusammen, dass dieser Film so ein bisschen mehr an die Batman-Filme erinnert. Und zwar ist es ja so, dass Bond auch nach 9/11 sein Image ändern musste. Die Sachen mit Pierce Brosnan, die waren zu fantastisch. Und dann fuhr er immer noch mit einem Panzer durch Moskau wie im Kalten Krieg. Das war nicht mehr angesagt. Und jetzt ist es alles so realer. Es geht eben um unsere Angst vor Terroranschlägen. Und wenn dann eine U-Bahn in London entgleist durch eine Bombe, ist natürlich klar, dass man an diese Anschläge denken muss. Genauso wie das Internet einbezogen wird und alles. Also da hat sich eigentlich einfach einiges getan. Und trotzdem gibt es am Ende dann einen Showdown. Der spielt dann in einer WLAN-freien Zone oben in den schottischen Highlands. Und dann wird so ganz klassisch die materielle Action gefeiert. Da werden dann wieder Bomben gebaut und alles. Der neue James Bond Skyfall in der Regie von Sam Mendes mit Daniel Craig natürlich in der Hauptrolle. Ab morgen in den deutschen Kinos, heute Nacht schon die ersten Vorstellungen. Und mit dem zweiten Film gehen wir nach Deutschland, nach Berlin besser gesagt. Oh Boy heißt der. Damit lernen wir auch einen neuen Regisseur kennen, nämlich Jan-Ole Gerster. Bei Berlin-Filmen ist man ja schon etwas vorsichtig geworden angesichts der Flut der Filme über und in der Stadt. Was erzählt er denn? Ja, es ist ganz schön, dass Sie das sagen, diese Flut der Filme, weil wenn immer man durch Berlin geht, sieht man irgendwo Dreharbeiten. Man hat das Gefühl, unsere Hauptstadt ist aber eigentlich nur Kulisse. Und hier bei dem Film habe ich auf einmal das Gefühl, der Film guckt hinter die Kulisse. Die Kamera nimmt sich einfach die Zeit, mal so das Lebensgefühl in Berlin zu erkunden. Und das ist das Lebensgefühl von Nico, der ist so 28 Jahre alt, so ein klassischer Tagedieb, hat eigentlich sein Jurastudium vor 2 Jahren geschmissen, lebt so in den Tag hinein. Sein Vater wird ihm kein Geld mehr zahlen, ne, hat 1.000 Euro im Monat bekommen, jetzt nicht mehr. Und jetzt könnte man so ein bisschen bildungsbürgerlich diesen Film interpretieren und sagen, die von Tom Schilling gespielte Figur ist auch so ein bisschen wie Voltaires Candide. Der wird eben aus dem Paradies vertrieben und muss sich jetzt so umschauen in seiner Stadt. Und er gerät einfach auch so an andere Außenseiter. Er lernt seinen Nachbar kennen, dessen Frau krank ist, einen anderen einsamen Mann an der in einer Bar, dann eine junge Frau, die sich als Ausdruckstänzerin versucht und so weiter. Und sind alles so schöne Episoden, die so ganz unterschiedlichen Tonfall haben. Mal melancholisch, mal traurig, mal heiter und dann immer wieder absurd. Also auch eine Empfehlung, dieser Film, wenn auch ganz anders natürlich als der James-Bond-Film, der morgen startet. Oh Boy von Jan-Ole Gerster mit Tom Schilling in der Hauptrolle und wie gesagt James Bond Skyfall natürlich auch ab morgen in den deutschen Kinos. Anke Lewicke, vielen Dank, unsere Filmkritikerin mit den Filmen der Woche. Und wir bleiben noch beim Kino und kommen zu denen, die viel Geld haben, Filme zu produzieren. Disney zum Beispiel. Der Konzern, dem der Fernsehsender ABC gehört, das Pixar-Animationsstudio. Vor allem aber die Rechte an amerikanischen Mythengestalten wie Iron Man, Superman, Spider-Man, auch der Clownfisch Nemo, Mickey Mouse natürlich. All diese Figuren bekommen jetzt Zuwachs von solchen Zeitgenossen wie Indiana Jones, Darth Vader und Obi-Wan Kenobi. Die wurden bisher von George Lucas ins Kino gebracht. Der hat aber seine Firma eben an Disney verkauft und damit auch das Recht an Star Wars. $4 Milliarden bekommt George Lucas für seine Firma. Frage an Filmkritiker Jörg Taschmann. 3 neue Star-Wars-Filme sind ja angekündigt. Also geht die Reihe einfach weiter. Ebenso soll es einen neuen Indiana Jones geben. Das erinnert an eine weit verbreitete Mode, dieselben Filmmotive immer wieder neu aufzulegen, so wie beim Fernsehen einfach Serien zu drehen. Werden jetzt in den großen Hollywood-Studios nur noch diese Art von Filmreihen entstehen? Nein.